Der letzte Satz Ihrer Haushaltsrede gestern war der Schlüsselsatz. Eine Botschaft so knapp und einprägsam formuliert wie im letzten Jahr Ihr »Wir schaffen das«, jetzt aber unverkennbar gerichtet an die Kritiker und Skeptiker in den eigenen Reihen, der Versuch einer verbalen Beruhigungspille. Deutschland wird Deutschland bleiben, mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Merkel wolle ein anderes Land, war der Verdacht, der gerade in der CSU immer wieder gegen die Kanzlerin geschürt worden war. Und auch nach Merkels gestriger Rede bleibt das Misstrauen gegen die Vorsitzende der Großen Schwesterpartei, für die auch der Islam Teil des Landes ist, dessen Identität sie zu schützen verspricht. Da reicht es nicht, im Bundestag Reden zu halten. Da muss auch ein Politikwechsel stattfinden. Und das wollen wir jetzt am Wochenende auf unserer Klausurtagung auch mal mit Inhalten belegen. Fordert am Morgen der CSU-Europapolitiker Markus Ferber im Deutschlandfunk. Auf ihrer Klausur am Wochenende will die CSU die Forderungen bekräftigen, mit denen sie unmittelbar nach der Landtagswahl von Mecklenburg-Vorpommern die Distanz zur CDU noch einmal markiert hatte. Dazu gehört eben einfach, dass wir dafür sorgen, dass die kulturelle Identität erhalten bleibt. Eine unbegrenzte Zuwanderung aus völlig fremden Kulturkreisen wird eine Integration auf Dauer nicht möglich machen. Fordert der bayerische Finanzminister Markus Söder. Auch die Forderung nach einer Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft, die zuletzt von Bundesinnenminister de Maizière zurückgewiesen worden war, wird von der CSU wieder auf die Agenda gesetzt. Markus Ferber geißelt den Doppelpass im Deutschlandfunk als Relikt einer gescheiterten Integrationspolitik. Sie wissen natürlich auch, dass das Recht, das heute gilt, von einer rot-grünen Bundesregierung geschaffen wurde, gegen den erbitterten Widerstand der CSU. Die CSU übt sich mit dieser Rhetorik indes in einer schillernden Doppelrolle. In München wird eine Politik verdammt, die man als Regierungspartei in Berlin mitverantwortet. Als der Bundestag am 3. Juli 2014 die letzte Reform des Staatsbürgerschaftsrechts verabschiedete, mit der die sogenannte Optionspflicht abgeschafft und vor allem jungen Türken der Erwerb einer doppelten Staatsbürgerschaft ermöglicht wurde, stimmten alle 50 anwesenden CSU-Abgeordneten für das Gesetz. Der Riss, der heute durch die Unionsparteien geht, klafft so offen wie vor einem Jahr, als der Streit um die CSU-Forderung nach einer Obergrenze erstmals eskalierte. Zugleich machen Spitzenvertreter der CDU weiterhin deutlich, dass sie an ihrer Politik der offenen Tür für politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge festhalten. Im Nachrichtensender NTV sagt der stellvertretende Fraktionschef der Union, Michael Fuchs von der CDU, heute Morgen: Ich denke, jeder hat das Recht, zu uns zu kommen, wenn er wirklich Flüchtling ist, wenn er wirklich aus bedrohten Gegenden kommt. Wenn er beispielsweise aus Aleppo kommt, dann ist mir das ziemlich egal, ob er Syrer ist, Jeside, Islamist, Nicht-Islamist, ist dem Islam angehört oder dem christlichen Kreis angehört. Das ist dann wurscht. Wir müssen schlicht und ergreifend jedem helfen. Das werden wir auch weiter tun. Der nächste persönliche Showdown zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer droht zu einem Déjà-vu zu werden. Wie im vergangenen Jahr stehen Ende des Jahres in dichter Folge Parteitage von CSU und CDU an. In diesem Jahr, so berichtet die Bild-Zeitung unterdessen, wolle Seehofer Merkel erst gar nicht auf seinem Parteitag sehen.